heikel und verborgen. Die Daten, die wir meinen und nicht zu kennen behaupten. Irreführungen in einem Labyrinth aus korrupten Informationen. Wo dein Herz die Panik küsst. Ah, wer weiß Bescheid über deine Eskapaden, damals, heute, morgen. Privatsphäre sabotiert, explodiert, ihre Trümmer durchs Netz verteilt an Haushalte mit emporkeimenden Tentakeln. Jawohl. Servus miteinander, hier jetzt grüßt der Allbot. Das algorithmische Manifest einer fremden Ära verheißt niederschwelligen Zugang, verheimlicht Suchtpotenziale, Selbstmorde auf Raten. Wie obskuren Transistoren oder sonst welche Elemente, gleich sich schaltender und analog, bunt schillernde Differenzen. Ausgefallen anmutende Variationen der Oberfläche, darunter verwesend und fataler. Morbus. Vorgaukelnder, irgendwann bloß noch tautologisch selbstreferenzieller, hyperkultureller Vernetzungskreise, gieren nach dem Makel auf der Netzhaut der anderen. In der Hoffnung, unter ihrem blanken Schatten ungestörter, abgefahrenste Obszönitäten zu züchten, an deren sich stets erhöhender Dosis wir uns gen totales Delirium aufgeilen, nicht bemerkend die zahllosen Mikroskope im längst schrecklich verheerend ausgefransten Cybernacken.